Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Love. Lässig. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. Die Liebe zur Musik begeistert Freddy Cruz seit seiner Kindheit und heute begeistert er uns alle zusammen. Wenn wir dranbleiben beim Club-Ding, denn er legt in der zweiten Stunde hier auf. Und wir starten mit keine Musik, die doch welche ist, rein. Boys Noize und Vincent sind auch noch mit dabei und Crazy for It heißt dieser Song. Können die das überhaupt verkacken? Nee. Keine Musik, haut wirklich ein Ding nach dem nächsten raus. Sehr starke Edit von diesem Sample und gleich für euch im Radio. Außerdem Trick und Meute mit Raver. Unglaublich gelungene Kollabo zwischen elektronischem Sound und den Blaselementen von Meute. Treibt richtig schön nach vorne, macht Spaß. Gleich für euch im Radio. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. 22 Uhr. Ada und Shirin Yoku. Extended Version. Sehr atmosphärisch. Shirin Yoku ist übrigens auf Japanisch übersetzt Waldbaden. Ja, machen die tatsächlich, die setzen die gestressten Manager dann auf so eine Bank im Wald und dann sollen die einfach mal ein paar Stunden in den Wald reingucken. Ich habe das tatsächlich selber mal probiert und so, naja, nach ein paar Minuten wurde mir schon irgendwie so nervös und ich wollte dann aufs Handy gucken, aber genau das ist ja dann verboten und dass man dann wirklich mal so ein bisschen diese Stimmung aufs Leben kommen lässt. Also echt spannende Sache. Aber der Song ist auch richtig gut. Lucas Estrada hätte ich jetzt nämlich für euch. You Not Us und Sam Gray mit Love Me Again im Extended Mix. Überall, wo You Not Us Playlist Artist draufsteht oder drinsteht, ist gute Laune und Sommer garantiert. Können wir uns davon auch überzeugen. In der Region ist er im Tropical Mountain in Landsweiler Reden. Das ist hier in der Gegend. Kann man ihn bestaunen. Außerdem habe ich Zerb mit Ape Drums und Jeremy für euch in Love Today. Das gibt's gleich. Das ist dieser Coco Breezy Extended Remix. Und ja, der ballert definitiv gleich, hoffentlich auch in eurem Radio. Hier ist das Clubding. up when it's wrong. But when we met the night, you put faith back in my home. I don't wanna move too fast and turn the pressure on. But before the moment's gone, can we dance to this one song? Smile on my face. This ain't easy to say. At the end of the day, I wanna make sure you're safe. Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. war die Leska und Third Culture zusammen mit Las Perras. Wirklich sehr coole Frau. Lebt mittlerweile fast ganzjährig auf Ibiza, gibt dort ihr musikalisches Talent zum Besten. War auch mal hier in der Gegend zum Auflegen. Hat gesagt, sie hat sich in die City verliebt und wir haben uns definitiv in ihre Breakbeats verliebt. Jetzt hätte ich den Fritz und zwar den Kalkbrenner. Oder machen wir es andersrum, wir hätten den Kalkbrenner und welchen von beiden? Ja, den Fritz. Can We Find A Way, Ede Club Remix. Schon wirklich ein Vibe, den kann man auch live sehen, 27. August. Open Air, Sonnenuntergang und Fritz Kalkbrenner auf dem Saarpolygon. Also wirklich ziemlich coole Sache. Max Metzinger und Flo von I Need A Change gibt's direkt danach. Hammer Song für jede Sommer-Playlist bei uns. Auch ein Künstler aus der Gegend. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. unser Ding. Club-Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. About to go down. about to go. Sounds of the Underground in the Mix. Und ihr hört Robin Schulz, Freaking You Out im Extended Mix. Ja, packen wir mal die Tanzbeine aus. Der Track geht absolut nach vorne, oder? Witziger Fun Fact, Nervo, der ist auch mit dabei. In diesem Track ist ein australisches DJ-Duo. Und Copy ist so ein drittes Glied in der Kombi. Aber wer ist es eigentlich? Ja, es ist Robin Schulz, alter Ego. Gleich zweimal gut abgefeiert hat er hier. Und abgeliefert. Calvin Harris. Für euch am Start, Mega-Hit, passend zum Release, hat Calvin Harris jetzt eine Residency auf Ibiza angekündigt, alle zwei Wochen im Ushuaia. Vielleicht einen Flug buchen oder irgendwie. Das ist jedenfalls der Song hier mit Clementine Douglas zusammen und Blessings. Dann hätte ich für euch noch Tiesto, Won't Be Possible, ist definitiv ein Banger. Und Chris Made on Solvent, gleich für euch. Unser Ding. Club Ding. Prismet, Solving, Eyes mit Eleonora, Frieda Jakob Remix. Von Anfang an wirklich durch die Vocals absolut catchiges Ding. Jetzt für euch Freddy Cruz, eine Stunde lang in the Mix. Die Liebe zur Musik begleitet ihn seit der Kindheit. Damals hat er noch mit einem Kassettenrekorder zusammengearbeitet. Heute geht das natürlich mit Samples. Aufgewachsen ist er in Stuttgart, fand dann im Saarland seine musikalische Heimat. Mit seiner Desire-Show veröffentlicht er regelmäßig abwechslungsreiche DJ-Sets, ein bisschen Deep, Piano-House. Natürlich ist er auch online verfügbar, YouTube, Soundcloud, kann man ihn hören. Sein Ziel ist es, diesen Haussektor ein bisschen zu stärken und auch solche Events zu machen, bei denen Menschen den Alltag vergessen. Also, das hören wir jetzt mal eine Stunde lang in the Mix und gucken mal, ob ihr das könnt mit dem Alltag. Ihr hört das Clubding. Unser Ding. Clubding. DJ Mix. alright, if I'm being honest. I see heaven in your eyes. been wandering over and losing composure. It's hard to know where to begin. Diving into a place where the end is uncertain, but I'm not willing to give in. This time, maybe I'm the one to change your mind. This time, maybe we won't fight the feeling. This time, maybe you could let me change your mind. Only get one life. I don't think I'm ready. If we